Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Du sollst es einmal besser haben als ich. Kennt ihr diesen Satz? Kommt er euch bekannt vor? Der passt zu unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt nämlich Karrieredruck. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, wenn Kinder zum Beispiel aufs Gymnasium gezwungen werden, obwohl eine andere Ausbildung viel besser für sie wäre, wenn Jugendliche quasi zu Spitzensportlern gezüchtet werden, nur damit andere sich im Erfolg sonnen können, oder wenn man Medizin studieren soll, weil es der Papa auch schon gemacht hat, weil die Familie es erwartet, obwohl man vielleicht ganz anderes auch im Sinn hat. Kurz und gut, allgemein ausgedrückt, wenn man von außen, von anderen Leuten zu etwas gezwungen wird, gedrängt wird, was einem selbst gar nicht gemäß ist, was man selbst eigentlich gar nicht will. Das ist unser Thema heute Nacht und darüber wollen wir uns unterhalten. Ihr könnt mich erreichen wie immer unter 0130 29 11 per Telefon oder unter Fax unter 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Stefan und der ist 17 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Ja. Ich wollte erstmal gratulieren zu deiner geilen Sendung. Danke. Also, jede Nacht ziehe ich mir das so rein, vorm Schlafen gehen. Also bei mir sieht es so aus, dass der Erfolgsdruck von meinem Vater kommt und ich dem auch nicht mehr standhalten kann. Was will der Vater? Ich weiß schon sicher, dass ich hocken bleibe in der Schule, in der Wirtschaftsschule, mein Vater. Also ich habe ihm das Halbjahreszeugnis nicht gezeigt, da hatte ich schon 4 Fünfer drin. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich hocken bleibe dieses Jahr, ich bin 17, ich bin ja nächstes Jahr 18, dann schmeißt er mich raus und dann habe ich keinen Plan, was ich dann machen soll. Mhm. Du bist auf einer Wirtschaftsfachschule? Ja, genau. Wie heißt die genau? So Wirtschaftsschule, das ist, ich war auf der Realschule, da bin ich da runtergeflogen, da war ich auf der Haupt und dann also auf der Wirtschaftsschule, da macht man so kaufmännisches. Das ist so eine Art Handelsschule, vermute ich mal. Ja, genau, ja. Mit mittlerer Reife dann. Ja, genau. Mhm. Wie kommt es, dass du da so schlecht bist? Macht dir das keinen Spaß? Also, Spaß, ich würde eher sagen, ich habe das erste halbe Jahr verpennt und da muss man halt immer auf seinen Grundlagen aufbauen, in Buchführung und Mathe und so. Habe ich halt in den ersten Wochen nicht richtig aufgepasst und dann... Und jetzt sind die Züge abgefahren. Ja, ja, genau. Und der Vater setzt dich so knallhart unter Erfolgsdruck. Ja. Du nimmst das sehr ernst, dass wenn er sagt, du fliegst raus. Ja, ja. War er schon immer so drauf, dein Vater? Ja, schon immer so. Ja. Noch viel härter. Also das ist ein richtig harter Hund. Ein harter Hund. Das war wahrscheinlich auch schlimm, als du dann von der Realschule abgegangen bist für ihn, ne? Also das war das Schlimmste, da habe ich auch Dresch gekriegt bis zum... Da habe ich heute noch Narben am Rücken. Mhm. Wie alt warst du da? Dann war ich da 14, glaube ich. Mhm. Hat dein Vater dir auch irgendwie von klein auf immer gesagt, das und das soll aus dir werden, das wär's, dahin will ich dich bringen? Ja, der hat immer so geschwärmt. Er war... auf dem Gymnasium und so und seine Eltern, seine Mutter, sein Vater ist früh gestorben, ist mit seiner Mutter aufgewachsen und der konnte nicht studieren. Und ja, und dann hat das halt so zum Taxifahrer gebracht und er wollte halt, dass aus mir was wird. Das ist das ganz Schlimme, wenn die Eltern versuchen, ihre Träume in den Kindern zu verwirklichen und gar nicht fragen, ob die Kinder das wollen, ne? Ja, bei mir sieht es auch so aus, ich wollte ja nur, ich habe halt ein bisschen Scheiße gebaut im ersten Halbjahr. Hat er denn für dich auch schon einen Beruf vorgesehen, was du machen solltest? Also, falls ich hocken bleibe, dann macht er immer so, sagt er halt immer, wenn du hocken bleibst, dann Baustelle. Nee, ich meine so als Idealbild. Sieht er dich als Rechtsanwalt, als Arzt oder als Manager oder was weiß ich? Hat er eigentlich nichts gesagt, nee. So, nun ist die Situation verdammt ernst. Wahrscheinlich kannst du den Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen, so wie du es geschildert hast, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Wie denkst du dir dann das nächste Jahr, überhaupt die unmittelbare Zukunft? Also ich habe es mir so gedacht, dass ich versuche, mein Zeugnis zu fälschen und dann ein Jahr zu gewinnen. Oh Stefan, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Ja. Ich kann die Not verstehen, aus der du das machst. Aber denk dir bitte mal, wenn das auffliegt, dann bist du der super Gearschte überhaupt. Ja, ich weiß. Aber was soll ich tun? Ich glaube, dass du dir dadurch noch mehr kaputt machst, als wenn du jetzt offen in die Niederlage reingehst. Also, ich frage dich jetzt nochmal. Selbst wenn du dich jetzt absolut anstrengen würdest, siehst du keine Chance, das Ruder nochmal rumzureißen? Eine ganz kleine Chance gibt's schon noch, ja. Dann mach das. Ja, ich versuch's ja. Lerne Tag und Nacht. Ja. Aber mach das für dich und nicht für deinen Vater. Ja. Ich meine, das mit dem Zeugnisfälschen, das habe ich ja schon ein paar Mal probiert, weil ich gehe ja immer ziemlich spät schlafen und dann wird's mit der Schule und dann habe ich dann morgens keinen Bock und dann habe ich ein paar Mal geschwänzt. Mhm. Und da braucht man ja immer so eine Entschuldigung vom Arzt, wenn man bei der Arbeit fehlt. Und es hat einmal schon geklappt. Naja, gut, eine Entschuldigung mal fälschen. Das haben wir jetzt alle nicht gehört. Aber lass die Finger von einem Zeugnis. Es ist einfach objektiv gut, wenn du einen Abschluss hättest. Das brauche ich dir nicht zu sagen, das weiß jeder. Andererseits ist das natürlich schwierig, wenn man unter einem solch extremen Druck von zu Hause steht, wie du es geschildert hast. Ich würde an deiner Stelle sofort, wenn es irgend möglich ist, aus diesem Haushalt ausziehen und mich von dem Vater erstmal distanzieren. Ja, wo soll ich hin? Da gibt es schon Mittel und Wege, auch für Leute, die eben noch relativ jung sind und auch kein Geld haben, zum Beispiel über das Jugendamt. Wenn der Druck von zu Hause zu groß ist und du mit Angst und Schrecken nach Hause kommen musst, du sagst, er schlägt dich da zusammen, wenn du deinen Abschluss, deine Zeugnisse nicht bekommst. Ja. Ist das so? Ja, kann man schon sagen. Ja. Mhm. Stefan, versuch's doch nochmal mit dem Ruder rumreißen. Ja. Und lass bitte die Finger von der Fälschung. Ja. Ja? Toi, toi, toi. Das ist eine geile Sendung. Tschüss. Weiter so. Ciao, Stefan. Tschüss. Jetzt ist dran der oder die Matze. Der Matze. Hi. Hi, Jan. 25. Ja, bin ich. Stehst du auch unter Erfolgsdruck? Ja, ich stehe unter Erfolgsdruck. Erstmal kann ich eigentlich mich nur anschließen von dem, was Stefan gesagt hat. Geile Sendung. Auf der anderen Seite stehe ich unter extremem Erfolgsdruck und zwar mache ich mir diesen Erfolgsdruck im Grunde genommen eigentlich selber. Hat nichts mit meinen Eltern zu tun, überhaupt nichts. Es ist folgendes, ich bin kurz bevor ich mein Abitur gemacht habe, habe ich bei einem Radiosender angefangen zu moderieren. Mhm. Wir sind quasi Kollegen. Mhm, hallo. Ja. Und nachdem das der Fall gewesen ist, also nachdem ich mein Abitur abgeschlossen habe, bin ich in einen Ort gekommen, von wegen, wo ich dann eben bei einem regionalen Radiosender eben auch Moderator geworden bin. Mhm. Gleichzeitig habe ich ein Jurastudium angefangen. Mhm. Und die ganze Geschichte lief dann halt einfach so, von wegen, was mein Studium betrifft, habe ich da halt einfach etwas weniger Engagement gezeigt. Mhm. Mhm. Und was den Radiosender betrifft, halt einfach etwas mehr Engagement. Ja. Mehr, als es mir eigentlich für mein Studium gut tut. Was hast du da moderiert? Musiksendungen? Ich habe alles moderiert. Ich habe die Morningshow moderiert, ich habe die Vormittagssendung moderiert, ich habe abends Musiksendungen moderiert, ich habe alles moderiert. Also warst gut im Geschäft. Richtig. Und hast entsprechend wahrscheinlich auch gut Kohle verdient, ne? Ja, für einen Studenten der Rechtswissenschaften nebenher mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und aber die Rechtswissenschaften wurden vernachlässigt? Die wurden leider dementsprechend etwas vernachlässigt. Mhm. Das ist eben das Problem. Und nu? Ja, und nu. Ich habe vor kurzem diese Moderation aufgegeben. Mhm. Ich habe sie aufgegeben. Was mir jetzt im Moment sehr, sehr weh tut. Warum hast du sie aufgegeben? Um mich mehr auf mein Studium konzentrieren zu können. Mhm. Mhm. Das ist dir unangenehm, das tut dir ein bisschen weh, sagst du? Das tut mir sehr unangenehm und es tut mir sehr weh, weil ich einfach in diesem Job einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt habe. Mhm. Hast du den Spaß auch an deinem Studium? Weniger. Warum hast du es dann ausgewählt, dieses Fach? Ich wollte schon immer Jura studieren. Mein frühestes Ziel, mein frühester Berufswunsch war eigentlich der, Richter zu werden für Strafsachen. Mhm. Und daran habe ich eigentlich auch bis jetzt festgehalten und möchte das eigentlich immer noch werden. Das heißt, du hättest gern das Ziel, aber der Weg dorthin ist dir sehr beschwerlich und unangenehm. Der ist nun mal sehr beschwerlich. Wie man das von allen Jurastudenten hört, das ist natürlich super. Ich glaube, dass es eine Menge Jurastudenten gibt, die in der Hinsicht zusprechen. Ich habe noch nie mit einem Jurastudenten gesprochen, der gesagt hat, mir macht das Studium Spaß. Die sind ambitioniert und haben ein gewisses Berufsziel vor Augen, so wie du das auch hast, aber um dorthin zu gelangen, das ist wirklich eine Tortur. Also das ja, es ist auch eine Tortur. Ich meine, um im Jura Erfolg zu haben, um in den Rechtswissenschaften Erfolg zu haben, ich meine, ich habe mir letztens die Fokus-Ausgabe gekauft, hoffen, ich mache jetzt hier nicht irgendwelche Scheiße und so weiter. Da gab es einen Unitest von wegen und da hat es halt auch geheißen von wegen, Jurastudenten so an sich haben einfach kaum eine Chance im Berufsleben, von wegen jetzt nicht irgendwie Spezialausbildung haben. Du sagtest gerade, du setzt dich selbst unter Druck. Wie meinst du das? Wie meine ich das? Ich meine das in der Hinsicht, dass ich selber im Moment nicht weiß, ob das einfach tatsächlich richtig ist, was ich mache. Ich meine, es gibt auf der einen Seite diese ganze Geschichte von wegen Radio, auf der anderen Seite gibt es die Geschichte von wegen Studium, in Verbindung mit einer Zusatzausbildung zur Unternehmenssanierung, die die Universität, an der ich studiere, eben anbietet und so weiter. Und da ist halt einfach nur mal sehr, sehr viel Lernerei mit dabei und ich weiß nicht, ob ich das packe. Also Matze, ich kann dir wirklich nur raten, aus langjähriger Erfahrung hier auch aus diesem Metier, Journalismus, Radio, Unterhaltung, Showgeschäft und sowas, dass das, was du jetzt gemacht hast, richtig ist. Zieh dein Studium durch, ein paar Jahre, so unangenehm das auch sein mag. Du hast einfach, auch wenn du hinterher nochmal hier im journalistischen Bereich arbeiten willst oder im Entertainment-Bereich, hast du einfach bessere Einstiegschancen und Weiterentwicklungschancen, wenn du diese Scheine in der Tasche hast. Du kannst dich irgendwann vielleicht bei einem seriösen Sender um ein Volontariat bewerben. Dieses wiederum bekommst du nur, wenn du ein abgeschlossenes Hochschulstudium hast. Und wenn du nur, ich sage es mal nur, ich will es niemanden diskreditieren, bei einem kleinen Privatsender rummoderiert hast, ist die Perspektive für dich, später an einen ordentlichen, für dich auch befriedigenden Job zu kommen, nicht die dollste. Also ich finde, das ist eine richtige Entscheidung, die du da getroffen hast. Sicher, in der Hinsicht mag sie vielleicht richtig sein, aber das Problem ist, dass halt das, von wegen, ich habe halt auch schon, bevor ich dieses Studium überhaupt abschließen kann oder könnte, mich schon vorher bei irgendwelchen Sendern beworben, die mir möglicherweise vielleicht etwas mehr Chancen gegeben hätten, in der Hinsicht, was Journalismus betrifft, etwas mehr zu erreichen. Trotzdem, du hast noch viel bessere Chancen, wenn ich ein abgeschlossenes Studium habe. Das ist so, ja, das ist so. Und wenn du ein wenig Zeit nebenher hast, dann versuch das ein bisschen zweigleisig zu fahren und versuche eine kleine Moderation irgendwo zu kriegen, die dich arbeitsmäßig auch nicht so sehr belastet. Sagst du mir nichts Neues? Ich meine, ich hab's versucht, aber im Moment ist es halt einfach so, dass ich einfach zu sehr durch dieses Metier, durch diesen Journalismus, durch dieses Radio-Business einfach viel zu sehr in Anspruch genommen werde. Ich war schon immer eigentlich ein begeisterter Radiohörer und noch faszinierender finde ich es einfach, als Radiomoderator zu arbeiten. Sprich, wenn ich als Radiomoderator arbeite, dann gibt es für mich eigentlich nichts anderes. Aber den Schnitt hast du ja nur gemacht. Du bist ausgestiegen aus der Moderation. Mehr oder weniger zwangsweise. Weil du dir das selbst so gesagt hast, dass das der bessere Weg ist. Ja. Kann ich dich nur bestätigen. Wirklich. Wenn ich auch nachvollziehen kann, dass da zwei Herzen in der Brust schlagen, aber du bist erst 25, versuch mal diese Schiene zu fahren. Das ist mit Sicherheit für später und perspektivisch das Richtige. Ja, habe ich mir halt einfach auch gedacht, aber ich leide halt im Moment unter der Situation. Naja. Vor allen Dingen, weil ich mit den ganzen Leuten, die mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, immer noch Kontakt habe und die mir halt auch sagen von wegen, hey, willst du nicht mal wieder? Mach halt doch mal wieder. Es kommen auch bessere Zeiten. Ja. Nach der Juristerei. Ja, das hoffe ich. Mein lieber Matze, viel Glück und halt's durch im trockenen juristischen Dasein. Ciao. Danke dir, Domian. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir auch, ciao. Adelheid, 40 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Erfolgsdruck, Karrieredruck. Das ist das Thema heute. Ja, und ich bin der Meinung, Karriere geht am besten ohne Druck. Weder selbstgemachter noch von außen angetragener. Meine Erfahrung war so die, ich bin so ein bisschen durch die Schule komplimentiert worden von meinen Eltern. Nach dem Maßstab, naja, was Mutter nicht geschafft hat, soll die Tochter schaffen. Immer wieder hört man das, ne? Abitur machen, einen guten Beruf finden, um sich auf eigene Beine stellen zu können, keine Abhängigkeiten haben. Das habe ich ganz gut noch durchgehalten und danach fiel auch der Druck weg. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass ich selber zielstrebig werden konnte, selber erfolgreich werden konnte und mir selber keinen Druck gemacht habe. Und nachdem mein eigener Druck weg war, da war auch der Erfolg da. Was hast du gelernt, was hast du gemacht? Ich habe nach der Schule, nach dem Abi, eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht, habe mich dann noch so ein bisschen weiterqualifiziert und habe jetzt eine Position als Personalleiterin. in einem Betrieb so mit 240 Mitarbeitern. Das ist schon ganz schön gut, ne? Ja. Karrieremäßig nicht schlecht. Ich nenne das nicht Karriere, ich nenne das einfach Aufstieg. Ja, ja. Das hat nichts mit dem zu tun, was Karriere so an glitzernden Sachen... Ja, ja, Karriere ist auch ein verfängliches Wort, das ist gar nicht so, so gut. Also ich fasse zusammen. Im Prinzip hat sich das richtig und für dich auch sehr befriedigend entwickelt, nachdem du gar nicht krampfhaft irgendein Ziel im Visier mehr hattest, sondern das einfach mal so hast entwickeln lassen, die ganze Geschichte. Ja, ich habe es laufen lassen halt, ne? Mhm. Ich habe versucht, da das, was ich so zu tun hatte, gut zu machen und habe dann auch erlebt, dass man meinen Erfolg akzeptiert hat. Mhm. Nun gibt es ja, aber die Grundlage dessen, was du jetzt erreicht hast oder wo du jetzt bist, die ist ja entstanden schon durch so einen gewissen Druck, nämlich aus dem Elternhaus von der Mutter. Ja, das ist richtig, das gebe ich zu. Das hat mich auch eine Weile gekostet, aber da muss man, glaube ich, auch drüber wegkommen können. Mhm. Wenn man es für sich ein bisschen abstrahieren kann und auch ausdiskutieren kann mit seinen Eltern. Ja. Und die Sachen mal ein bisschen gerade rücken, um sich von dem Druck locker zu machen. Aber es war so, wie du es gerade geschildert hast, war es ja auch nicht kein massiver Druck, ne? Bist du jetzt... Nee, also so wie der erste Anrufer das geschildert hat, das... Ja, ja. Ich habe mir ist, als wir diese Sendung hier vorbereitet haben, ist mir ein Fall eingefallen aus meiner Schulzeit. Da gab es einen Jungen, der also wirklich mit brachialer Gewalt quasi von den Eltern aufs Gymnasium, ins Gymnasium hineingedrückt worden ist. Mhm. Und sein Traum war damals schon immer, er wollte Koch werden. Ja. Er wollte Koch werden und die Eltern wollten aus ihm einen Juristen machen. Und der Junge ist fürchterlich gescheitert und hinterher war er weder Jurist noch Koch, sondern irgendwo eine Hilfskraft, weil die Eltern ihn letztendlich zerbrochen haben durch diesen hohen Erwartungsdruck. Also so war das bei dir natürlich nicht. Wie das ist bei mir nicht passiert. Ich konnte mir meinen Beruf selber aussuchen. Ja. Also das Einzige, was ich erfüllen musste, war halt das Abi machen. Mhm. Und alle Entscheidungen danach, da war ich schon für mich frei mit. Nun bist du Personalchefin, ne? Kann man so sagen. Ja. Hast du noch einen, auch wenn du sich das alles so frei entwickeln lässt, gibt es noch einen Traum, wo du noch hin möchtest? Ich habe nie Träume gehabt. Ja. Ich habe auch nie das Ziel gehabt, diese Position zu bekommen. Das ist vielleicht wirklich das Geheimnis, was du da jetzt verrätst. Ja, ich lasse das so auf mich zurollen und warte das so ein bisschen ab, wenn sich Chancen ergeben. Dafür habe ich schon einen offenen Blick, die dann auch wahrnehmen zu wollen. Ja. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich in 5 Jahren machen will und wo ich da stehen will. Dir geht's jetzt gut in deinem Job und du fühlst dich rundherum pudelwohl. Naja, fast. Mit den üblichen Problemen, die man in der Position hat, ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, okay. Viel Glück weiterhin. Ciao. Ja. Tschüss. Annette und diese 18 Jahre. Ja, hallo, ich bin's. Hallo. Ja, ich bin's ja auch. Annette. Ich habe ein Problem mit meinen Eltern. Naja, Problem, okay. Meine Eltern haben Pferde, schon circa 20, 25 Jahre lang. Aha. Und die züchten die halt auch und deshalb haben wir davon auch 7 Stück rumstehen mitunter. Ja. Mal mehr, mal weniger, weil die werden auch ab und zu verkauft. Aber das Problem ist halt, meine Eltern, die möchten, dass ich halt im Turniersport reite. Mhm. Und das ist so ziemlich stressig, weil das ist ja nicht nur am Wochenende mal auf ein Turnier fahren oder so. Mhm. Das ist halt... Erklär uns Menschen, die wir mit Pferden nichts am Hut haben, was Trainiersport bedeutet. Was muss man da genau machen? Ja, also ich persönlich mache jetzt Springreiten. Mhm. Ich glaube, das kennt man ja aus dem Fernsehen über die Hindernisse und so. Wo die armen Tiere immer so, naja, so schlimme Dinge tun müssen. Ich finde es manchmal scheußlich, was man da so sieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so tiergemäß ist. Aber das ist nun wieder ein ganz anderes Thema. Ja, das kann man ja sehen, wie man will. Ja, genau. Ja, okay. Das Problem ist halt die ganze Trainingszeit. Ich gehe halt noch zur Schule, bin jetzt in der 11. Klasse und ich sollte eigentlich mal mehr für die Schule tun, aber das geht alles auch nicht, weil ich halt nach der Schule bis spät abends immer im Pferdestall bin. Mhm. Weil du das musst oder weil du das willst? Mittlerweile ist es so, weil ich es muss. Mhm. Also so sehr viel Spaß macht dir das gar nicht? Nicht mehr. Was wollen die denn, was haben die denn für einen Plan mit dir? Wo würden die dich gerne sehen später mal? Ja, also... Als erfolgreiche Turnierreiterin oder weiß ich, was es da so gibt? Ja, das schon, klar. Die wollen dich also bei Olympia sehen? Ja, vielleicht. Annette mit Goldmedaille? Ja, so ungefähr. Aber das passt mir absolut nicht. Ja. Wie machen die dir denn den Druck? Ja, das ich sage denen dann, ich habe keine Lust, täglich 7, 8 Stunden im Pferdestall zu sein. Mhm. Und immer diesen Reitunterricht, also das ist wirklich Knochenarbeit, weil die meisten Leute denken immer, das ist draufsitzen und das Pferd macht die Arbeit. Ja, das glaube ich schon, dass das hart ist. Aber du steigst danach vom Pferd und bist so K.O. und bist froh, wenn du im Bett liegen kannst. Du sagst denen, du hast da keine Lust zu. Ja. Was erwidern die? Ja, dann sagen sie, dann müssen wir halt die Pferde verkaufen. Aber ich weiß, dass sie nie im Leben ihre Pferde verkaufen werden. Und sie meinen, dich damit unter Druck setzen zu können, weil du gerne die Pferde haben möchtest. Ja, genau. Also ich möchte meine Freizeit mit den Pferden anders gestalten. Ich mag die Pferde über alles. Also als Freizeitgestaltung, ja, genau. Darum geht es. Die kriegen aber nun auch mit, dass du in der Schule nicht mehr so ganz dolle bist. Ja. Was sagen sie denn dazu? Ja, das wird irgendwie totgeschwiegen. Das heißt dann immer, wenn mal wieder eine 6 nach Hause gebracht wurde, heißt es nur, ja Kind, du musst mehr tun. Aber ich meine, davon wird es auch nicht besser. Annette, bist du die einzige Tochter der Familie? Nee, ich habe noch eine jüngere Schwester. Und geht's der genauso? Nein, die hat irgendwie das Privileg, das hobbymäßig machen zu dürfen. Du bist 18 Jahre alt. Lass dir das doch um Gottes Willen nicht gefallen, Annette. Ja, was soll ich denn machen? Du bist eine erwachsene junge Frau mit 18 Jahren. Du bist volljährig. Da können deine Eltern, und das ist ganz wichtig, dass du einen ordentlichen Schulabschluss hast. Und wenn du für dich entschieden hast, ich will nicht in die Profilaufbahn gehen, dann ist das die Meinung, die absolut zählt. Und wenn du zu Hause einen Krieg anzettelst, dass die das schnallen, deine Eltern, das ist dein Leben und dein Ding. Basta. Kein Kompromiss. Keine Diskussion, ja, aber kein sich annähern. Du willst es nicht. Nur das zählt. Ja, schon, aber dann wären die Pferde weg und das will ich ja auch Na, nicht. Na, lass es doch mal ein bisschen, poker doch mal hoch. Ob die nun gleich die ganzen Pferde verkaufen, wage ich auch noch zu bezweifeln. Wenn die so lange selbst in diesem Metier auch tätig sind und mit diesem Metier verwoben sind, so schnell verkaufen sie die Pferde nicht. Und selbst wenn sie es machen würden, dann würde ich an deiner Stelle dieses auch noch hinnehmen. Es gibt für dich später andere Mittel und Wege, wieder hobbymäßig Pferdesport zu betreiben. Aber erstmal geht es darum, dass du dein Leben jetzt mal in die Bahn kriegst, so wie du sie haben möchtest. Mensch, naja. Das ist super wichtig. Das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich finde es auch unverantwortlich von deinen Eltern übrigens. Also unverantwortlich. Dass die dich nicht ernst nehmen und dass die sogar über deine Schulnoten hinweggehen und irgend so ein Spleen im Kopf haben, dass du Olympiareiterin werden sollst. Wäre ja schön, wenn du es selbst auch würdest wollen. Ja, sicher. Also es ist halt auch mein Vater, der kommt aus einem anderen Sport, der hat früher Ringen gemacht und der war auch bei der Olympiade in München und so. Ja, oh Gott, ist das natürlich alles absolut vorbelastet bei euch. Ja. Ich habe den Eindruck, dass du dich bisher auch nicht genug gewehrt hast, dass du dazu brav immer das runtergeschluckt hast, so wie du mir jetzt erscheinst im Gespräch. Ja, ich weiß nicht. Du bist so eine Nette und du bist wahrscheinlich zu deinen Eltern auch viel zu nett, was diesen Punkt angeht. Ja, von Ihnen hört sich das immer genau andersrum an. Ja, glaube ich nicht. Hau mal mit der Faust auf den Tisch. Dein Leben, basta. Ja, ich werde. Du bist auf dem Gymnasium? Ja. Vermutlich, ja. In welcher Stufe? In der 11. In der 11. Super wichtige Zeit. Wenn du jetzt abkackst, dann kannst du das Abitur vielleicht vergessen. Ich will Annette mit Abitur haben und sehen in ein paar Jahren. Alles klar? Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Sandra, 45. Hallo, Sandra. Ja, hallo. Ja. Du hörst mich. Ja, ich höre auch ein bisschen schwach. Ja, kommt schon. Wir lassen es jetzt mal alles hochkommen. Ja, zum Thema Erfolgsdruck. Ja, ich mache mir selber sehr viel Druck und von der Arbeitskollegin bekomme ich auch viel Druck. Und das macht mir in der letzten Zeit sehr viel zu schaffen. Fangen wir mit dir selbst an. Inwiefern machst du dir selbst Druck? Ja, ich mache mir den Druck, indem ich gut sein will, weil ich den Beruf nicht erlernt habe. Was ist das für ein Beruf? Ich bin Behindertenbetreuerin. Und meine Arbeitskollegin hat gelernt und ich versuche dann immer so gut zu sein wie sie und... Noch besser wahrscheinlich. Bitte? Noch besser wahrscheinlich. Nicht unbedingt, aber zumindest so gut, ne? Und das klappt nicht so wie... Ich meine, meine Arbeitskollegen sagen immer, ja, du bist klasse, die Leute mögen dich und ich merke auch selber, dass die mich mögen, aber... Wie lange bist du jetzt in dem Beruf? Ein Jahr. Ein Jahr. Und da ging das so einfach, ohne eine Ausbildung dort reinzukommen? Ja, ich hatte das ehrenamtlich gemacht und Freizeiten mitgemacht. Dadurch bin ich da wohl reingekommen. Noch. Wie lange hast du es ehrenamtlich gemacht? Ja, ein paar Jahre. Da lernt man ja eine ganze Menge. Ja. Ne? Und da lernt man unter Umständen vielleicht genauso viel wie jemand in einer regulären Ausbildung. sage ich jetzt mal so, vielleicht nicht, aber man kriegt, auch wenn man ehrenamtlich arbeitet, unter Umständen verdammt viel mit, ne? Ja, das stimmt, ja. Mhm. So dass die Grundlage schon auch solide ist bei dir. Ja. Mhm. Gut, und dann hat sich das so ergeben, dass du da nun auch eine Anstellung bekommen hast. Ja, ja, ich habe ja auch die Probezeit bestanden und deswegen sage ich mir eben halt oft, ja, du bist einfach gut und trotzdem kann ich das für mich selber nicht so akzeptieren. Ne? Erzähl mir von dem Druck von außen. Inwiefern macht deine Arbeitskollegin oder die Kolleginnen dir Druck? Nee, das ist eine. Das ist eine. Druck macht, ja. Ja, wir arbeiten gruppenweise. Wir sind also 4 Gruppen im Haus. Und also ich habe immer das Gefühl, dass sie so die beste Gruppe sein möchte, so an erster Stelle stehen und alles perfekt machen. Und das, ich bin immer der Meinung, ich muss mitziehen und ich sehe das nicht so. Ich möchte das so lockerer sehen eigentlich. Ne? Ist es wirklich so, dass sie das so darstellt nach außen oder hast du den Eindruck, dass sie das macht? Nee, also ich spreche auch mit Arbeitskollegen drüber das und die sehen das auch schon so. Ja, ne? Ja. Wobei ich mich da gar nicht groß drum kümmern würde. Wichtig ist ja, wie du dich selbst in deinem Beruf findest und wie du dich selbst empfindest auch, wie du deine Arbeit selbst beurteilst. Und ob du zufrieden bist und vor allen Dingen, ob die Leute zufrieden sind, das ist ja das Allerwichtigste, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast es ja mit Menschen zu tun und nicht mit Dingen. Was für ein Feedback kommt denn da? Ja, also von den Behinderten und von den Eltern kommt eigentlich ein gutes Feedback. Ne? Aber ich also die mögen dich und die anerkennen auch deine Arbeit. Ja. Ja Mensch, das ist doch ein ganz entscheidender Faktor. Ja, nur manchmal zieht es mich unheimlich runter, dass ich alles schmeißen möchte. Ne? Mhm. Ich glaube, du stapelst da zu sehr tief, was deine eigene Person und deine eigenen Fähigkeiten angeht. Ja. Glaube ich wirklich. Man, wie gesagt, wenn man ehrenamtlich in diesem Bereich arbeitet, heißt das, dass man schon mal eine dicke Portion Engagement hat. Nee, jetzt arbeite ich nicht mehr. Nein, ich rolle das ja nochmal auf, wie es angefangen hat. Ne? Also, dass man eine dicke Portion Engagement hat. Dann hast du, wie wir gerade gesagt haben, da auch Erfahrungen gesammelt. Und dann erzählst du mir jetzt auch noch, dass die Leute mit dir zufrieden sind, dass es ein gutes Feedback gibt. Das sind doch alles Dinge, die zählen. Das musst du dir auch immer wieder mal vor Augen führen, Mensch. Ja, das ist nur manchmal sehr schwer, ne? Und du hast es geschafft, die Probezeit zu überstehen? Ja. Schafft ja auch nur nicht jeder. Und bis jetzt hast du jetzt einen richtigen Arbeitsvertrag, ne? Ich habe einen richtigen Arbeitsvertrag. Ja, also Mensch. Ja. Also Sandra. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr zu dir stehen da. Und ja, das weiß ich. Und lass dich nicht verrückt machen von der anderen Frau da. Was kümmert dich die Kollegin, wenn die Behinderten mit dir zufrieden sind? Ja, ist aber nur verdammt schwer, eben halt damit zusammenzuarbeiten. Mhm, klar. Aber sieh mal auf deine Erfolge. Und nur auf den paar Minuten, in den paar Minuten, in denen wir jetzt geredet haben, hört sich das schon sehr erfolgreich an, was du da gemacht hast. Das finde ich respektabel und da hast du auch ein Recht, stolz drauf zu sein. Da schweigt sie still. Ja. Sandra, ich glaube, dass du ordentliche Arbeit machst. Sage ich jetzt nicht nur so als Gewäsch daher. Ich glaube das. Mach mal weiter so und lass dich da von den Mädels oder von der einen Frau nicht zu sehr Malle machen. Okay? Ja, ich versuche es, ja. Viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. David. Ja, hallo, Domian. 16. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich habe jetzt zum Thema Karrieredruck, ein Thema, also ich fange erstmal mit der Vorgeschichte an. Ja. Also zuerst, ich bin mit 3 Jahren in Musikerziehung gegangen, habe mich dafür interessiert für das Thema. Bist du gegangen worden? Nein. Nein? Freiwillig auch, weil mich das halt auch interessiert hat damals. Hat mit Flöte angefangen, mit 3 Jahren also. Da habe ich mich hochgearbeitet, jetzt bis zu Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und so weiter. Spiel in 2 verschiedenen Bands. Hab auch im Hobby jetzt da Karriere gemacht, bin noch in der Schule. Sag mir bitte, was für ein Stil du spielst? Ja, alles mögliche, also alles. Von Oldies. Bis, das ist halt, was halt in ist, ne? Ich habe dann viele Auftritte mit der Schülerband gehabt, also in der Schule, von der Schule her. Stand dann dadurch auch unter Druck. Hab auch zwischendurch mal zu Drogen gegriffen, weil auch von unserer Band auch einige da dabei sind, die das auch machen. Mhm. Welche Drogen? Weiche Drogen, also von Gras angefangen, Marihuana und so. Mhm. Hat mich aber nicht so gerade angetörnt, das hat nur um den Druck abzubauen, irgendwie, dass ich gelassener daran. Erklär mir, was für ein Druck da entstanden ist, genau. Auf aufgeregt, mache ich jetzt was falsch, mache ich jetzt nichts falsch. Dann hat der Lehrer uns auch meistens immer ermahnen müssen, weil wir immer so durcheinander dastanden. Und ja. Also schon Erfolgsstress, ne? Ja, gab's da. Auch. So, jetzt kommen wir zu den Eltern. Die haben nichts gegen mein Hobby, ne? Die haben für mich also einen Kellerraum zur Verfügung gestellt, dass ich da mein Hobby ausführen kann. Da steht jetzt alles Mögliche drin, was ich gebrauchen kann. Jetzt will ich auch mein Hobby zum Beruf machen. Da haben sie was dagegen. Was genau willst du werden? Ja, Instrumentenbauer oder auch Instrumentenhändler, also Verkäufer. Das ist ja was, also Instrumentenbau ist ja nur was ganz Solides, ne? Wenn du jetzt gesagt hättest, ich will Profi-Schlagzeuger werden oder so, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen. Ja. Ja, und meine Eltern hatten, ich habe halt vorher schon Hobbys gehabt, zum Beispiel Elektronik habe ich Bausätze und so gehabt. Das wollen sie eher. Oder mit Computern arbeiten, Informatik-Richtung. Jetzt setzen sie mich unter Druck. Ich soll das werden. Aber ich habe jetzt halt mit 3 Jahren schon angefangen mit Musik, jetzt will ich das auch zum Beruf. Sag mal, also Instrumentenbauer, ich sag das nochmal, das ist doch was ganz Grundsolides. Was haben Sie dagegen? Keine Ahnung. Fragst du, ihr habt doch sicher darüber diskutiert oder gar gestritten. Wie argumentieren Sie denn? Also Sie argumentieren, also es hat keine Zukunft, sagen Sie. Stimmt das? Keine Ahnung. Also ich habe mich schon beim Arbeitsamt mehrere Mal informiert. Also Zukunft hat es auch. Man kann zum Chef das von dem Betrieb erhöht werden oder so. Instrumente, auch klassische Instrumente, gibt es doch immer, Mensch. Ja. Also ich will jetzt hier keine dilettantische Berufsberatung machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Beruf ist, der auch einen Boden hat und nicht nur Spinnerei ist oder keine Perspektive hat. So, jetzt ist bei euch richtig zu Hause Zoff deshalb. Ja, also ich bin auch deswegen auch in der Schule schlecht geworden. Bin einmal sitzen geblieben in der 8. Klasse. Du bist auf welcher Schule? Auf der Hauptschule. Ja, und bist mit 16 immer noch auf der Hauptschule jetzt? Ja. Und aber in der Endphase? Ja. Ja, das genau, also das letzte Halbjahr der 8. Klasse. Muss noch die 9. machen. Ja. Ich habe mich darüber auch selber aufgeregt, dass ich so blöd war und sitzen geblieben bin. Was ist denn dein Wunsch? Willst du direkt nach der Hauptschule eine Ausbildung machen oder möchtest du noch versuchen, irgendwie eine weiterführende Schule zu besuchen? Eine weiterführende Schule wäre gar nicht schlecht, aber... Ja. Die Voraussetzungen für Instrumentenbauer, wie sind die? Hast du dich ja schon erkundigt? Ja, bei einem Betrieb war es Hauptschule. Also der Abschluss Hauptschule und bei den meisten Betrieben wird halt auch Realschule mittlere Reife. Ja, also mittlere Reife kann nicht schaden, ne? Sagen wir es mal so. Ja, ich war auch mal ein halbes Jahr auf einer Realschule, bin dann wegen den Noten runtergeflogen. David, sind deine Eltern denn dafür, dass du den Realschulabschluss machst? Ja. Gut, das ist ja schon mal sehr, jetzt kann man ja strategisch vorgehen. Da hast du ja schon mal Zeit gewonnen. Du bist jetzt noch eine Weile auf der Hauptschule. Ja. Streng dich da jetzt ordentlich an. Hab du deinen privaten, ganz eigenen Berufswunsch erstmal so für dich im Auge? Und den kannst du am besten erreichen, wahrscheinlich, wenn du einen Realschulabschluss hast. Also sei ordentlich auf der Hauptschule und versuch den Realschulabschluss zu machen. Das heißt, du hast Zeit gewonnen. Ne? Dann bist du auch schon über 18 und dann können die dir gar nicht mehr großartig hereinreden. Gut, ich habe halt jetzt Angst, weil ich habe meine Eltern gern. Ich will die jetzt nicht so weit... Nee. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ich meine auch mit der Zeit, dass du dann auch noch ein bisschen Luft hast, vielleicht zu argumentieren. Ich würde mich an deiner Stelle mal richtig nochmal informieren über den Beruf. Vielleicht auch mal, warst du schon beim Arbeitsamt? Ja, war ich schon. Was haben die gesagt zu dem Beruf? Also da sind keine Leute, die da was sagen. Das sind meist nur Bildschirme. Ich habe mich auch schon bei jemandem erkundigt. Also die sagen dazu, Instrumentenbauer ist heute nicht mehr so aktuell, wie es mal war. Ich war im Arbeitsamt bei einer, ja, ich weiß jetzt nicht wieder, die hat gemeint, also Hauptschulabschluss, im größten Fall Realschulabschluss, dann haben die mir eine Firma in Heidelberg genannt. Da habe ich mich auch schon informiert, dann wollten die doch noch Realschule. Und das habe ich dann meinen Eltern erzählt, dann waren sie stocksauer, dass ich mich darüber informiert habe. Ne? Also das ist ein gutes Recht, finde ich. Also, Hauptschule machst du, Realschulabschluss machst du. Und versuche in der Zeit ein bisschen eingehender mit den Eltern noch zu reden. Nett und freundlich. Wenn du ein gutes Verhältnis zu denen hast, wird das ja auch klappen. Und noch ein Satz zum Arbeitsamt. Mir hat das Arbeitsamt früher sehr viel Mist erzählt. Und wenn ich dem Arbeitsamt zugehört hätte und alles ernst genommen hätte, säße ich beispielsweise jetzt auch nicht hier. Also lass dich dann nicht so entmutigen. Wenn man so eine Vision, so einen Wunsch vor Augen hat, dann ist das manchmal auch realisierbar. sage ich mal so. Das ist ja nur eine Vision. Ne? Lieber David. Alles klar. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Jetzt haben wir 1.34 Uhr, 55 Sekunden, eine kleine Pause. Unser Thema heute Nacht heißt Karrieredruck, Erfolgsdruck. Wenn andere Leute meinen, was gut für einen selbst ist, wenn sie nur das Beste von einem wollen, aber man selbst weiß, was das Beste ist, wenn man von außen zu etwas gezwungen wird, was man eigentlich gar nicht will. Wie auch immer, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, im Studienbereich. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir über das Thema zu unterhalten, ihr erreicht mich und uns hier kostenfrei unter 0130 29 11, per Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Am Telefon jetzt Angelika und die ist 43. Hallo Domian. Ja. Deine Vision von eben möchte ich aufgreifen. Ja. Und zwar aus folgendem Grunde. Erstens ist es absolut richtig, das kann ich nachvollziehen mit 43 Jahren. Ich wollte also schon immer Künstlerin werden oder Innenarchitektur studieren. Ich war nicht in der Lage, das zu tun, weil meine Eltern kamen aus dem großen Gastronomiebereich und ich war die älteste Tochter und es war natürlich keine Frage. Ich war zwar auf der Realschule, aber eine Tochter braucht ja nicht Abitur machen etc. Und mit 15 hat mich meine Mutter aus der Schule gegeben, weil ich nicht gefolgt habe in dem Zeitpunkt. Das heißt, ich bin halt nicht nach Hause gekommen, wie so war. Und hat sie mich einfach aus der Schule gegeben und sagt, sie, ab heute lernst du. Du wirst, kommst in die Küche etc. Also bei euch zu Hause dann? Bei uns zu Hause erstmal. Als, ja. Köchin oder was? Hotelkauffrau. Ja. Damals gab es den Ausdruck noch nicht. Das ist dann ganz neu entstanden. Das habe ich ein Jahr mitgemacht und dann bin ich zu meinem Lehrer gegangen. In der Berufsschule habe ich gesagt, ich möchte, wenn überhaupt ich diesen Beruf machen muss, sofort in ein anderes Hotel gehen und ich möchte das in fremden Bereichen lernen. Mein Lehrer war sehr zuversichtlich und hat mir also dabei geholfen, hat mich dann in ein großes Hotel gesteckt. Die mussten auch unterschreiben, dass ich zu Hause nicht mehr arbeite, aber ich meine, das ist ja ein Fremdwort. Ich meine, wenn man in der Gastronomie geboren wird, dann weiß man eigentlich, was das Arbeiten heißt. Das habe ich dann gemacht, meine Lehre durchgezogen, 3 Jahre, bin dann auf die Hotelfachschule in die Schweiz gegangen, also die klassische Ausbildung, sage ich mal. Das war dann auch ein damals neues Beruf, Hotelkauffrau, nicht Hotelgaststättengehilfe. Das ist nämlich eine andere Ebene. Ich habe mit Kaufmännern praktisch die Prüfung gemacht. Habe das alles durchgezogen. Dann war ich in Frankreich, dann wollte ich nach England gehen. In der Zwischenzeit haben meine Eltern ein Hotel gefunden in Tegernsee, das sie kaufen wollen. Ich habe das angeschaut mit 19 Jahren, jung, dumm, unerfahren. Sage ich jetzt mal von der klassischen Gastronomie aus, das mache ich. Ich werde das tun, ich werde Chefin. Habe ich gemacht. Meine Eltern hatten mir die Möglichkeit gegeben. Ich dachte, die geben mir die Möglichkeit. Heute weiß ich, dass die einfach, ich sage das mal ganz hart jetzt, benutzt haben, obwohl meine Eltern mich lieben. Sie haben mich benutzt. Ich habe das gemacht, bin 19 runtergekommen. Ich habe Leute eingekauft, Leute eingestellt, Köche, Kellner etc. Und war mit 19 einfach unfähig, Chefin zu sein. Also du solltest dieses ganze Hotel leiten. Ja, habe ich auch gewollt dann. Ja. Ich habe es aber aus einer ganz anderen Motivation gesehen. Dieses Hotel war ein wunderschönes Haus. Und ich habe gedacht, oh, jetzt kann ich mich endlich künstlerisch entfalten. Das war mein Hintergedanke. Also das waren schon die geheimen Parallelgedanken. Exakt, genau. Was heißt künstlerisch entfalten? Wolltest du malen? Immer, immer. Mein ganzes Leben war malen. Ich habe immer gemalt, immer gemalt. Wie ging es denn dann weiter? Nur saßt du da in dem Hotel und dann habe ich das gemalt? War ich im Hotel gesessen, so genau, so genau, und habe Zimmer für Zimmer ausgemalt, jedes Hotel. Immer in einer anderen Farbe, mit anderen Designs, sage ich mal, damals in Zeitpunkt Bauernmalerei. Ja. Ganz simpel, ganz ordinär, wie ich es heute ausdrücken würde, aber zum damaligen Zeitpunkt war es okay. Mhm. Und ich habe auch ein ganz tolles Klientel bekommen für mein Hotel, sehr gute Leute, und das hat alles gepasst, weil ich meine Persönlichkeit reingegeben habe. Aber irgendwie klingt's, so wie du es erzählst, als wäre das Ganze dann doch den Bach runtergegangen. Natürlich, weil ich das Hotel zwar hatte und ich zwar die sogenannte Chefin war, aber meine Eltern haben hinter meinem Rücken, ich war letztendlich keine Chefin, plötzlich musste ich arbeitslos mich melden, plötzlich musste ich das, musste ich jenes. Also die haben da rein regiert? Nur. Du warst nicht dein eigener Herr oder überhaupt deine Frau nicht. Da? Ich konnte überhaupt nichts machen. Hast du dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen, hast gesagt, ich mache jetzt endgültig und endlich das, was ich machen möchte? Das ist der Punkt. Wann, wie alt warst du da? Ja, 30. 30. Das heißt, ich hatte eine Freundin, die mit mir dann gearbeitet hatte von der Dreifachschule, die hat gesagt, pass auf, ich schmeiße das Handtuch, ich gehe nach Frankfurt, ich war Managerin, ich gebe dir einen guten Rat, schmeiß das Handtuch, da war ich 20. Mhm. Geh weg, du machst deinen Weg. Ich hatte den Mut nicht. Mhm. Darum kann ich jeden heute mit 43 sagen, habt den Mut. Mhm. Also du hast dann quasi 10 Jahre dich irgendwie durchgewurstelt. Exakt. Und erst mit 30 Jahren kapiert, dass es so nicht weitergeht. Exakt. So ist es. Du standest also bis zu deinem 30. Lebensjahr, kann man sagen, unter der Fuchtel deiner Eltern. So ist es. Mhm. Ich war's im Prinzip, ja genau. Dann habe ich mit 28 meine mittlere Reife nachgemacht. Mhm. Auf dem zweiten Bildungsweg, habe das Hotel immer noch gehabt, habe das mit 1,1 abgeschlossen, mit in Bayern mit von den 8 Besten, was für mich ein absoluter Leistungsdruck war, weil ich bin ja keine Theoretikerin, ich bin ja reine Praktikerin. Mhm. Angelika, nun sind so viele Jahre da gegen dich gearbeitet worden, gegen dein Inneres. Welches Verhältnis hast du heute oder danach dann zu deinen Eltern gehabt? Hast du es ihnen sehr übel genommen? Ich habe es ihnen sehr übel genommen, habe heute immer noch ein gutes Verhältnis zu ihnen. Das ist ein ganz totaler Widerspruch, ich weiß es. Gab es mal einen heftigen Streit, eine Auseinandersetzung darüber? Es gab das ganze Leben lang Streit. Ich habe immer gegen Windmühlen angekämpft. Ich weiß nicht, ob das versteht, was heißt, gegen Windmühlen anzukämpfen. Mhm. Akzeptieren Sie denn heute dein Leben? Heute akzeptieren Sie. Mhm. Ist es eine brotlose Kunst, die du betreibst? Natürlich. Oder hast du... Natürlich. Welche Frage? Aber ich nehme kein Geld meiner Eltern. Das heißt, ich unterrichte bei Behinderten, bei Schwerstbehinderten. Mhm. Ich unterrichte in der Blindenschule, ich unterrichte überall Kunst. Gab es denn dann irgendwann auch ein existenzielles, ein finanzielles Loch für dich, wo du auch richtig also ins Schleudern gekommen bist? Nachdem du alles, ja. Ich war am Ende. Ich habe jetzt 2 Kinder. Meine große Tochter ist 16 mittlerweile. Meine kleine Tochter ist 8. Ich habe mal auch zwischenzeitlich mal geheiratet, weil ich gedacht habe, jetzt brauche ich jemand anders, der mir hilft. Das war das totale Chaos. Manisch-depressiv. Ich bin noch mehr runtergetaucht in die Tiefe. Aber du hast es aus eigener Kraft geschafft, wieder hochzukommen. Heute weiß ich, dass es das der Mann war, weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Das heißt, ich musste noch so im Keller gehen, sonst hätte ich nicht diese Bilder gemalt oder würde diese Bilder nicht malen, die ich Also, Quintessenz dessen, was du erlebt hast, deines Lebens, deiner Biografie, die du jetzt hier umrissen hast, ist, dass du Leuten raten würdest, kämpfen. Nur kämpfen. Mhm. Es gibt nur einen Weg. Und alles holt man nur aus sich selber raus. Es ist an niemand. Mhm. Nur aus sich selber. Die Kraft kommt aus einem selbst. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Alles Gute weiterhin. Ja, tschüss. Danke dir auch. Ciao. Herzlich willkommen, Heike, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Heike. Ja, meine Meinung ist, dass Karriere alles zerstört. Also Familie, Beziehungen und letztendlich die Menschen selber auch. Hast du so deftige Erfahrungen gemacht? Ja, absolut, nur schlechte. Erzähl mal, wer macht denn so Karriere bei euch? Ja, also mein Vater, also es fing damit an, dass ich aufs Gymnasium sollte und auch musste, weil meine ältere Schwester das nicht geschafft hatte, also muss ich das schaffen. Mhm. Hast du es geschafft? Nee. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht wollte, weil mein Vater, der hat tierisch Karriere gemacht, der hat sich mit 16, 17 hochgearbeitet, bis er eine eigene Dachdeckerfirma hatte, die natürlich auch immer größer werden musste und immer schnelleres Auto und bla bla. Ja, und deswegen ging die Familie in die Brüche, weil mein Vater nie Zeit hatte für irgendwas und selbst im Urlaub ständig telefoniert hat und Urlaub vorzeitig abgebrochen hat. Und gab es tierisch Knatsch. Und seit ich 10 war bis 16 gab es zwischen meinen Eltern nur Kloppereien, also auch Handgreiflichkeiten, weil mein Vater nur mit Karriere beschäftigt, meine Mutter damit beschäftigt, die Ehe zu retten. Und ich da irgendwie völlig auf der Strecke blieb. Also du bist richtig, richtig Karriere geschädigt, ne? Ja, im Endeffekt. Die ganze Familie ist kaputt gegangen, weil der Vater zu geil war auf den beruflichen Erfolg. Ja, und ich bin dann kaputt gegangen, mehr oder weniger, weil Meine beiden Schwestern waren ausgezogen schon. Ich war die Einzige, die noch zu Hause war. Ich bin ziemlich abgesackt, also lief äußerst merkwürdig rum. Mich piercen lassen, tätowieren lassen, Ratte auf der Schulter, merkwürdigen Umgang. Dann irgendwann auch angefangen mit Tabletten zu experimentieren. Also jetzt nicht Ecstasy, sondern Schlaftabletten und Koffeintabletten gemischt und all sowas. Ja, Gymnasium geschmissen. Dann musste ich eine Ausbildung zur Kinderpflegerin machen. Musstest du? Musste ich, ja. Was ist ja schön für Mädchen, so im Kindergarten sitzen. Und ich wollte Tierpflegerin machen unbedingt, seit jeher. Und das haben sie dir nicht erlaubt? Nee. Die Mutter war auch dagegen? Ja, ich wurde vor das Ultimatum gestellt, machst du Kinderpflege, schöne gut, machst du Tierpflegerin, setzt du deinen Kopf durch, schmeiß ich dich raus, dann musst du sehen, wie du das alleine hinkriegst, dann unterstütze ich dich nicht. Unglaublich. Ja, und jetzt sitze ich hier, bin Kinderpflegerin, kann mit dem Beruf nichts anfangen. Also du hast den Beruf abgeschlossen? Ja, notgedrungen. Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Wo lebst du jetzt? Ich bin mittlerweile verheiratet und ja, lebe mit meinem Mann zusammen. Ja. Verstehe mich mittlerweile mit meinen Eltern auch ganz gut, aber die, in den schlimmsten Zeiten lief es auch so ab, dass ich Selbstmordversuche hinter mir habe. Kann ich mir vorstellen, wenn man da in so einem Stress lebt, von allen Seiten. Ja, ja. Heike, wieso bist du mit 20 schon verheiratet? Ja, wieso? Nee, hat das irgendeinen besonderen Hintergrund oder ist das irgendwie eine ganz normale Entwicklung? Nee, das ist einfach nur Liebe, einfach Liebe auf den ersten Blick und Liebe meines Lebens, denke ich mal. Du hast einen Beruf erlernt, du bist Kinderpflegerin. Ja. Und möchtest im Prinzip Tierpflegerin werden. Ja. Oder sein. Sein, ja. Und ja. Nun ist ja, du bist ja mit 20 noch nicht 60 und schon am Ende einer beruflichen Laufbahn angelangt. Wie ist es denn, hast du dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, mit Umschulen und eben noch eine Lehre machen? Naja, sicher überlegt habe ich mir das auch, nur dadurch, dass ich da so mit 16 sitzen so abgesackt bin, habe ich jetzt auch nur Hauptschulabschluss und kann damit eine Tierpflegeausbildung gar nicht erst anfangen. Das heißt, ich müsste erst den Abschluss nachholen, dann noch 3 Jahre Ausbildung. Dazu kommt, dass die nächste Ausbildungsstätte ziemlich weit weg ist. Also die verlangen, also mit Hauptschulabschluss kann man das nicht werden. Nee. Wiegt denn deine schon abgeschlossene Ausbildung nicht entsprechend, dass man das irgendwie aufrechnen kann? Nee. Das geht nicht. Das heißt, du musst noch den Realschulabschluss auch noch nachmachen. Ja, müsste ich erst. Aber auch das ist doch machbar. Dann bist du immerhin erst 23 oder 22, wenn du den in der Tasche hast. Ja, nee, nicht ganz. Ich meine, das ist auch aus finanziellen Gründen. Weil, wie gesagt, die Schule ist ziemlich weit weg. Ich hätte eine Stunde Fahrt. Praktikumsstelle ist hier auch gut, sehr aber schwer zu finden. Und ich sehe schon, sind viele Probleme da. Aber was ist die Alternative? Ehrlich gesagt, gar keine. Ach, das gibt's nicht. Mensch, mit 20 muss es 1000 Alternativen geben oder Hoffnungen auch. Ja, ich meine, ich kann immer irgendwelche 610-Mark-Jobs annehmen oder mich irgendwann völlig gefrustet in den Kindergarten setzen. Eben, genau das darf ja nicht passieren, dass du irgendwelche Jobs immer machst oder im Kindergarten eben sitzt und du musst ja irgendwas machen, was dir Spaß macht, wo du auch eine Perspektive für dich hast, was dir Laune macht, wo du gerne hingehst. Und dafür musst du jetzt was tun. Und wenn das noch so kompliziert ist oder mühsam, oder such dir irgendeinen Weg, dass du zumindest diese schulische Grundlage findest, um dann hinterher das zu lernen, was du willst. Ja, das ist auch wieder eine Sache, die ich nicht will, eben, weil dann würde ich ja so gesehen wieder meine Karriere anfangen. Mein Mann arbeitet im Krankenhaus, das heißt, der hat scheiß Arbeitszeiten. Wir hätten am Tag 1-2 Stunden für uns. Und ich sag mal, da bin ich lieber arbeitslos den ganzen Tag zu Hause, habe viel Zeit mit meinem Mann, als letztendlich wieder zur Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen. Weil dann hätten wir wieder nichts voneinander. Und ich habe auch da die Befürchtung irgendwo, dass es genauso endet wie bei meinen Eltern. Und deshalb lasse ich es lieber ganz bleiben. Klar, aber ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Natürlich ist es wichtig, dass ihr beide Zeit füreinander habt. Aber genauso wichtig ist ja, dass du auch aus deinem Leben das Optimale machst. Naja, ich muss mal dazu sagen, ich fühle mich jetzt so arbeitslos nicht unwohl. Ich meine, nee, aber guck mal, das kann aber ich kann mich hier um meine eigenen Viecher kümmern und wir haben genug Zeit. Und aber es kommen vielleicht auch noch ein paar Jahre, irgendwann, wenn du 25 bist, wo du da anders drauf bist. Und jetzt sind die Chancen noch ein bisschen einfacher. Ich will dir da jetzt keinen Karrierekram einreden. Was ich nur sagen möchte, ist, dass ich es, glaube ich, gut finde, wenn du in einen Berufszweig kämst, der dir Spaß macht. Das muss man dann gar nicht mehr Karriere nennen, wenn du Tierpflegerin irgendwann sein solltest. Und das würde ich schon ernst nehmen. Natürlich ist die Familie und dein Mann wichtig, aber du bist auch wichtig und das, was du gerne beruflich machen möchtest, mal. Man muss das versuchen, beides irgendwie hinzukriegen. Ja, sicher, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch so nicht unglücklich. Ich meine, ich habe den Traum irgendwie mit Tups weggepackt und ich sag mal, die Sache ist für mich jetzt auch abgeschlossen und ich ärgere mich immer noch, dass ich jetzt mich da nicht durchgesetzt habe damals, aber... Wenn es im Moment auch kein Thema ist. Aber wäre vielleicht schön, wenn du doch vielleicht nach einer Weile nochmal irgendwie das, diesen Traum nochmal aufpacken würdest. Auspacken würdest. Ich traue mich aber auch eigentlich nicht mehr. Aber so sehr schwer ist es doch gar nicht. Ja, so schwer nicht. Aber wenn man ständig vorgehalten kriegt, dass man das sowieso nicht auf der Reihe kriegt und da ständig vom Rest der Familie irgendwie runtergezogen wird und ich würde, vom Kopf gezeigt wird, dann... Heike, ich würde mich da überhaupt nicht mehr um die Familie kümmern. Die hat so viel Schlechtes bei dir bewirkt, da würde ich mich... überhaupt kümmern, was die für Kommentare da loslassen. Ich würde mich um meine eigenen Vorstellungen kümmern. Ja. Sieh mal zu. Probieren kann ich. Viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss, Heike. Tschüss. Bernd, 32. Bernd. Ja, hallo. Hallo. 32 Jahre bist du. Ja. Zum Thema Erfolgsdruck. Erfolgsdruck, ja. Ich lebe seit 13 Jahren mit einer Lebenslüge. Ja. Inwiefern? Ich behaupte seit 13 Jahren, dass ich in Facharbeit als Koch habe. Und seit 13 Jahren glaubt mir jeder Mensch, dass ich den Facharbeit habe. Und ich arbeite seit 13 Jahren als Koch, Domian. Wie? Und deine Arbeitgeber haben nicht die Unterlagen gefordert? Die Papiere? Ich fing damals 85 bei der MVA, zu DDR-Zeiten, dass ich... wurde ich als Uftschüler, also wollte ich Unteroffizier auf Zeit machen. Und dann wurde gefragt, wer hat einen Facharbeiter? Und ich hatte nicht den Mut vorzutreten. Und das war das erste Mal, dass der gelogen hatte. Und da wurde ich nie gefragt. Danach kam ich zum Rat des Bezirkes Halle. Moment, du hast doch nicht gelogen, weil du nicht vorgetreten bist. Nee, ich hätte vortreten müssen, weil es hieß, wer hat einen Facharbeiter? Ja, aber du hast doch keinen. Nein, habe ich nicht, aber ich habe einen Teilfacharbeiter. Also ich habe Koch gelernt eigentlich in dem Maße, weißt du? Und sagen wir mal, die Entwicklung von damals war eigentlich soweit okay. Und jetzt lebe ich aber schon seit 7 Jahren jetzt in dem Betrieb, wo ich jetzt arbeite. Und da arbeite ich als Koch. Und jetzt habe ich immer noch Angst, dass irgendwann mal fragt, wo sind deine Papiere? Du bist also bei diesem Betrieb eingestellt worden, ohne dass die damals nach deinen Papieren gefragt haben. Oder wie? Also ich habe ausgefüllt ein Papier und da habe ich halt geschrieben, ich bin Koch. Ich habe ja, also sagen wir mal so, die praktischen Prüfungen habe ich ja geschafft. Als Koch. Aber die musstest du auch gar nicht vorlegen, die Unterlagen. Nein, kein Papier. Ja. Gibt's alles. Es gibt ja auch Ärzte. Gab's ja immer so einen Skandal, einen Mann, der jahrelang in einer Klinik gearbeitet hat als Arzt, ohne dass irgendjemand mal seine Studienabschlüsse verlangt hat. Das gab's ja auch schon. Ne? Also dann gibt's das in deinem Bereich natürlich auch. Das kam ja auch irgendwann mal raus, Domian. Aber ich meine, ich persönlich habe ja jetzt ich stehe kurz vorm Sous-Chef, das heißt also stellvertretender Küchenleiter. Und ich habe Köche unter mir. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber ich persönlich, ich lebe seit, wie gesagt, jetzt bin ich 32, seit 13 Jahren lebe ich... Mit dieser Lüge. Mit dieser Lebenslüge. Jetzt muss ich dich noch mal fragen, weil die Regelungen in der ehemaligen DDR anders waren, als es in Westdeutschland ist. Du hast in dem Sinne keine Ausbildung vorzuweisen, ne? Keine voll abgeschlossene Ausbildung. Nein, habe ich nicht. Dann verstehe ich das, ja. Ja. Und weißt du, Domian, wenn du dich jetzt im Fernsehen, wie du jetzt so auch so gerade die Luft holst. Ja, es ist so schwierig. Du machst gute Arbeit wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Und wirst befördert, wie ich gerade gehört habe, bist ziemlich weit oben schon. Alle Kollegen. Wenn wir jetzt unter vier Augen wären, würde ich dir sagen, Mensch, halt den Mund, mach deine Arbeit weiter gut und lass mal gut sein. Im Fernsehen darf man ja sowas nicht so sagen. Ja, Domian, bevor du auflegst, möchte ich dir sagen, leg doch nicht auf. Ich bin ein Riesenfan von dir. Ja. Ich finde dich großartig. Ich finde deine Meinung, ich finde deine Diskussion großartig. Und umsonst habe ich nicht angerufen. Aber wie gesagt, ich bin 32 jetzt. Ich lebe mit der Lebenslüge. Gut, wenn du das jetzt alles offenbaren würdest, was würde dann passieren? Weiß ich nicht. Würdest du rausfliegen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wie ist dein Verhältnis zu dem Oberboss bei euch? Oh, sehr gespalten. Mein Oberboss ist ein Schweizer. Und der kann die Ossis nicht leiden. Ich bin ein Ossi. Und ich Ich möchte mal ein Beispiel nehmen von unserer letzten Betriebsfeier, wenn das möglich ist. Ja, ja, klar. Und ich saß mit ihm an einem Tisch, wir haben Bier getrunken und da kam ein anderer Schichtleiter aus Holland und hat mich weggeholt von meinem Betriebsleiter, weil er keine Probleme wollte. Er weiß genau, dass ich meinen Betriebsleiter, also dass da ein gespanntes Verhältnis besteht. Ja. Ja. Also es besteht in dem Sinne kein gespanntes Verhältnis, dass wir uns artikulieren, also wörtlich auseinandersetzen, sondern es besteht ganz einfach das Verhältnis, dass wir uns sichtlich nicht leiden können. Bernd, ich verstehe, wenn es dir persönlich wirklich viel besser ginge und geht, wenn du da reinen Wein einschenkst und du hast gerade gesagt, dass du keine große Sorge hast, dass dir da berufliche Konsequenzen drohen, dann mach das. Aber überleg dir das gut. Das glaube ich auch. Überleg dir das sehr gut. Ja, aber... Jetzt müssen wir Schluss machen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich den Oliver noch dran und der ist 23. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich bin Jürgen. Oliver. Ich habe ein zurzeit riesengroßes Problem. Und zwar, ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann und bin jetzt in der Prüfungsphase. Sprich, ich habe in 3 Wochen Prüfung und habe vor 5 Tagen die Windpocken gekriegt. Oh weia. Du Armer, die habe ich auch mal gehabt. Du siehst wahrscheinlich nicht gerade sehr schön aus im Moment. Nee, Windstreuselkuchen. Ja. Ja, und das Problem ist eigentlich... Hast du noch Fieber im Moment? Ich habe heute den ersten Tag kein Fieber mehr. Ich hatte jetzt 4 Tage lang mit Fieber im Bett gelegen. Habe ich im Bett gelegen. Und aber wie gesagt, ich bin voll von oben bis unten mit diesen Teilen. Und ich muss am 7. Mai geht's los. 3 Prüfungstage und da muss ich fit sein. Und dann müssen die Dinger runter, egal wie. Das ist ein unwahrscheinlicher Druck. Vor allem, ich konnte jetzt wieder 5 Tage nicht lernen. Das glaube ich. Jetzt fällt mir gerade spontan ein, kann man in einem solchen Fall, der nicht per ärztlichem Attest, das irgendwie die eine oder andere Prüfung nachholen, 2 Wochen später? Ja, nachholen hin, nachholen her. Das Problem ist, ich verkürze gerade. Die offizielle Prüfung ist im Herbst. Und dann wird sich der Betrieb das wahrscheinlich so einfach machen und sagen, hey, dann mach doch die Herbstprüfung. Ach so, und das möchtest du unbedingt nicht? Nee, das will ich schon aus dem Grund nicht. Ich bin ja auch für eine bestimmte Abteilung eingeplant. Und also ob die dann wieder nachher so besetzt wird, wie das jetzt sein soll, also es ist irgendwie so eine Kettenreaktion, das ist ziemlich blöd. Aber also du musst fit sein und du musst es bringen. Ich muss es bringen und ich muss fit sein, ich muss jetzt lernen, wenn die ganzen Nächte sind. Also ich meine, wenn das Fieber ja jetzt schon mal weg ist, dann kannst du ja, auch wenn du ausschließlich Streuselkuchen, schön lernen. Ja. Ich weiß nur selbst, ich habe damals, das war ziemlich heftig, als ich das hatte. Und während das Fieber so hoch war, es war sehr hoch, hätte ich überhaupt nichts lernen können oder so. Aber wenn das nun schon mal runter ist, dann geht es doch, oder? Ja. Wie bist du denn überhaupt so? Bist du gut? Ja, ist kein Problem. Also die Prüfung überhaupt zu schaffen, ist kein Problem. Aber du wirst sie natürlich sehr gut schaffen. Ich will sie sehr gut schaffen, weil das ist mein... Ja, mein Siegel später, ne? Ja, klar, sicher. Jetzt, sag mal, wann genau ist die? In 2 Wochen? Am 7. Mai geht's los. Am 7. Mai? Gut, also bis dahin sind ja noch ein paar Viertelstunden Zeit, ne? Ja gut, das ist die schriftliche Prüfung. Die mündliche Prüfung ist dann 1 Monat später. So, und dann sehe ich ja, wer dann da ist und wer nicht da ist und wen ich angesteckt habe und wen nicht, wenn es dann noch ansteckend ist. Nein, ich glaube nicht mehr, also ich glaube nicht, dass es jetzt noch ansteckend ist. Ich glaube, das ist nur in den Anfangsphasen. Da musst du mit deinem Arzt das mal besprechen. Ja, ich habe es mit mehreren Ärzten besprochen. Und was sagen die? Die Meinungen gehen auseinander. Die einen sagen, das ist nach 5 Tagen, ist ja diese Infektionsgefahr nicht mehr da. Und die anderen sagen, erst wenn das letzte Ding abgefallen ist, so lange ist es irgendwo ansteckend. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Vielleicht sollten wir den ersten Ärzten glauben. Ja, werde ich auch tun. Ich werde noch so einen Attest besorgen. Ja. Also Oliver, jetzt setz dich auf den Hosenboden, auch wenn der Hosenboden auch voller Pickel ist. Da musst du jetzt durch. Alles klar. Und in ein paar Monaten bist du dann ein frischgebackener. Was für einen Titel hast du dann? Industriekaufmann. Absolut. Beziehungsweise Industriekaufmannsgehilfe. Industriekaufmann bin ich nur, wenn ich mich selbstständig mache. Industriekaufmannsgehilfe mit hoffentlich Top-Noten. Alles klar. Toll, toll, toll. Danke, ich wünsche dir was. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Darf ich noch ganz kurz meine Freundin grüßen? Aber ganz schnell. Würmchen, ich hab dich lieb. Ach, Würmchen, wie putzig. Ja, schön, Oliver. Klar. Ciao. In der Technik, heute Nacht, Hans-Jürgen Wilde und meine Lieben, wir sind morgen wieder da, Punkt 1, bei 1 Live und im WDR Fernsehen mit einem offenen Talkradio über alle Themen, die euch interessieren, können wir uns unterhalten. 0130 29 11. Ich wünsche euch eine schöne Es ist heute ziemlich mild draußen, eine schöne, milde Vorfrühlingsnacht. Bis morgen, ciao.